ARD. Das Klingsor-Paradox. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jorge Volpi. Teil 2. Die Bewegungsgesetze des Verbrechens oder der Uranverein. Wenn Sie den ersten Teil meiner Erzählung verfolgt haben, dann wissen Sie, dass in Ihrem Zentrum 2 Männer stehen. Ein alter Mann, der bin ich, Gustav Links, Mathematiker an der Universität Leipzig, und ein junger Mann, das ist Oberleutnant Francis P. Bacon. Geboren 1919 in der Nähe von Princeton, einer kleinen Universitätsstadt, von der in meiner Geschichte noch die Rede sein wird. Francis P. Bacon, oder Frank, wie ihn seine Mutter und wie ihn seine Freunde nannten, ist wie ich ein Liebhaber der Zahlen und ihrer Mysterien. Leider liebte Frank die Frauen nicht weniger als die Zahlen, und leider liebte er deren 2. Und er liebte sie gleichzeitig. Leider kam es dadurch am Institute for Advanced Study zum Eklat, dessen unliebsame Folgen John von Neumann, Franks Mentor, nicht verhindern konnte. Frank musste das Institut verlassen und schloss sich der Armee an. Ich kann nicht garantieren, dass alles, was ich erzählt habe, wahr ist. Deshalb habe ich anfangs von Hypothesen gesprochen, denn miterlebt habe ich es nicht. Was kann ich also zu meinen Gunsten anführen? Nun, etwas ganz Einfaches. Oberleutnant Francis P. Bacon selbst hat mir während vieler Stunden, die wir gemeinsam verbracht haben, aus seiner Vergangenheit erzählt. Aber was hatte Oberleutnant Bacon und mich zusammengeführt? Und wann haben wir uns zum ersten Mal getroffen? Was war unser Auftrag? Wie kreuzten sich unsere Lebenswege? Um das zu beantworten, muss ich ein wenig von mir erzählen. Kurze autobiografische Studie. Von der Mengenlehre zum Totalitarismus. Studie 1. Die Kindheit und das Ende einer Ära. Der Zufall hat es also gewollt, dass ich die glanzvollsten und die unheilvollsten Momente der Menschheitsgeschichte miterlebt habe. 2 Weltkriege, Auschwitz und Hiroshima und die Geburt einer neuen Wissenschaft. Mein Name ist also Gustav Links und ich wurde am 21. März 1905 in der bayerischen Landeshauptstadt München geboren. Mein Vater Jürgen Links war dort Professor für mittelalterliche Geschichte. Meine Mutter hieß Else Schwarz, aber an sie habe ich nur eine verschwommene Erinnerung, denn sie starb bei einer Fehlgeburt, als ich 3 Jahre alt war. Wegen des unglücklichen Vorfalls blieb ich ein Einzelkind. Als ich geboren wurde, war die Welt um mich ein Hort der Ordnung. Die Grundwerte, die man uns damals beibrachte, waren sehr einfacher Natur. Gehorsam, Pflichterfüllung, Nationalismus. Als ich den Wandervögeln beitrat, änderte sich das. In dieser Jugendbewegung lernte ich Heinrich von Lütz kennen, der über viele Jahre mein bester Freund war und der mich am meisten geprägt hat, sowie Werner Heisenberg, der 4 Jahre älter war als wir und bereits eine eigene Jugendgruppe leitete. Ich ahnte nicht, dass ich unsere kindlich-idyllische Wandervogelwelt sehr bald in jenen Albtraum verwandeln würde, der als 1. Weltkrieg in die Geschichte eingegangen ist. Studie 2. Jugend und Irrationalismus. Auf Krieg und Kapitulation folgte in München die Räterepublik und ihre Zerschlagung durch die Truppen der Reichswehr unter dem sozialdemokratischen Minister Noske. Heinrich und ich, damals 14 Jahre alt, gehörten zu jenen Teilen der jungen Generation, die eine tiefe Abneigung gegen die moderne Zivilisation und den allgemeinen Industrialisierungsprozess empfanden. Unser Emblem ist ein weißer Ritter, Symbol für den Kampf. Heinrich von Lütz war der Sohn eines Thüringer Unternehmers, ich glaube, er besaß eine Eisenhütte, der durch Spekulationen im Zuge der galoppierenden Inflation ein ansehnliches Vermögen angehäuft hatte. Und Wahrheit regiert. 1924 wurde ich an der Universität Leipzig immatrikuliert, um Mathematik zu studieren, während Heinrich beschloss, nach Berlin zu gehen. Sein Ziel war es, sich dem Studium seines damaligen Lieblingsphilosophen zu widmen, Friedrich Nietzsche. Studie 3. Die Arithmetik des Unendlichen. Mein Studiengebiet war die mathematische Logik, insbesondere die Theorie der unendlichen Mengen, die Georg Cantor Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte. Als ich in meinem letzten Jahr auf dem Max-Gymnasium auf Cantors Theorien gestoßen war, wusste ich sofort, dass ich meine Kräfte darauf verwenden wollte, seine Gedanken weiterzuführen. Ich war der Meinung, dass er sich als Mathematiker das attraktivste Thema der Philosophiegeschichte gewählt hatte, die Unendlichkeit. Als ich begann, mich mit seinen Ideen zu beschäftigen, glaubte ich, auf eine Goldmine gestoßen zu sein. Ein Punkt des berühmten Hilbert-Programms stand gerade im Zusammenhang mit der Theorie der transfiniten Zahlen, die Cantor nicht hatte lösen können, das sogenannte Kontinuumsproblem. Studie 4: Freiheit und Sinnlichkeit. Mitte Oktober 1926 erhielt ich einen Brief von Heinrich mit einer überraschenden Nachricht. Nicht nur mein Studium entwickelt sich wunderbar, sondern ich habe auch das Mädchen meiner Träume gefunden und trage mich mit Heiratsplänen. Natalia ist nicht nur intelligent und schön, sondern auch rettungslos in mich verliebt. Du musst uns so schnell wie nur irgend möglich besuchen kommen, um Natalia kennenzulernen. Einige Briefe gingen hin und her, bis mir Heinrich das Datum für ein Treffen in Berlin vorschlug. Wo ich euch zu einem der größten Spektakel aller Zeiten mitnehmen werde, zu nichts Geringerem als zum Auftritt der weltbekannten schwarzen Sängerin Josephine Baker. Außerdem wird Natalia eine Freundin für dich mitbringen. Darf ich vorstellen? Das ist die Liebe meines Lebens. Natalia. Und dieses bildschöne Ding hier trägt den Namen Marianne. Enchanté. Marianne warf mir einen vielsagenden Blick zu und ich spürte, wie mir die Farbe in die Wangen schoss. Nie hätte ich gedacht, dass Josephine Baker eine so schöne Frau war. Die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Sie übertraf noch Heinrichs Beschreibungen. Wie rasend tanzte sie in einem Rock aus Bananen und stellte ihre kleinen Brüste mit den kastanienbraunen Brustwarzen zur Schau. Genieße es. In Leipzig findest du so etwas nicht. Natalia schlug vor, unbedingt noch in ein weiteres Lokal zu gehen. Nachdem wir uns beraten hatten, landeten wir natürlich im Bleibtreu. Marianne, die bereits etwas beschwipst war, wollte die Frauen im Anzug sehen. Unterwegs ließ sie Heini und Natalia ein wenig vorausgehen, um mich auf den Mund zu küssen und mir zu sagen, dass ich sie fasziniere. Hat dir die Baker gefallen? Ach, ich denke schon. Und ich? Sehr. Wie sehr? Bis zu den Sternen. Würdest du mich heiraten? Selbstbestimmt. Ich kehrte nach Leipzig zurück und stürzte mich in den Alltag mit einem tiefen Gefühl des Unwohlseins. Eines Morgens erhielt ich einen Brief aus Berlin. Er war von Marianne. Lieber Gustav, Heini hat mir erzählt, dass du ein trauriges Weihnachtsfest allein in Leipzig verbringen wirst, weil dein Vater nicht in München ist und es sich für dich nicht lohnt, nach Hause zu fahren. Zufällig geht es mir ähnlich. Wenn du Lust hast, könnten wir die Ferien gemeinsam verbringen und Hand in Hand ins Jahr 1927 treten. Wenn es deine Pläne zulassen und du einverstanden bist, schreib mir doch. Marianne. Ich schrieb zurück, ich würde mich sehr freuen, sie zu sehen und wüsste ein kleines Dorf zwischen Berlin und Leipzig, wo wir hinfahren könnten. Vielleicht ließe sich das auch mit einem Skiurlaub verbinden. Ich wusste noch nicht, dass von dieser kleinen Geste, dem Schreiben oder Nichtschreiben eines Briefes, meine Zukunft abhängen könnte. Im vertrauten Umgang erwies sich Marianne als sehr viel intelligenter und aufgeweckter, als ich angenommen hatte. Sie war nicht nur warmherzig und zärtlich, sie besaß auch die Gabe zuzuhören. Nicht nur mein Mathematikstudium interessierte sie, was ich von einem Mädchen niemals erwartet hätte, sondern sie bat mich sogar, ihr von Cantor zu erzählen. Sie wollte etwas über diesen Mann erfahren, der mir damals so wichtig war. Also, er hat viel Zeit in Krankenhäusern und Erholungsheimen verbracht und versucht, seine Angst zu überwinden. Armer Mann. Ja, und der der Ruhm Der Ruhm kam für ihn zu spät. Womit er sich beschäftigt hat, weißt du, war er so seltsam. Das hat ihn völlig isoliert. Von Neid und Verleumdung in die Enge getrieben, starb Cantor am... starb Cantor Am 6. Juni 1918 im Irrenhaus von Halle. Was für eine unglückliche Existenz. Oh. Am 30. Oktober 1928 wurde Marianne Sieber meine Frau. 2 Monate vorher, am 7. August, hatte Heinrich seiner Natalia Webern ewige Treue geschworen. Studie 5. Die Suche nach dem Absoluten. Zwischen 1928 und 1932 war die Weimarer Republik Zeuge beachtlicher Ereignisse. Die Drei-Groschen-Oper von Kurt Weill und Bertolt Brecht hatte Premiere. Der Philosoph Rudolf Carnap veröffentlichte seinen logischen Aufbau der Welt. Marlene Dietrich wurde durch ihre Rolle im Blauen Engel zum Weltstar. Das Luftschiff Graf Zeppelin flog um die Welt. Alfred Döblin schrieb Berlin-Alexanderplatz. In München verboten die Behörden Josephine Bakers Auftritte. Gödel stellte seinen berühmten Satz auf. Generalfeldmarschall von Hindenburg wurde 1932 nochmal zum Reichspräsidenten gewählt. Und im selben Jahr ging Hitlers Traum in Erfüllung. 230 Nazi-Abgeordnete bekamen die Mehrheit im Reichstag. Und dann kam das Jahr 1933, in dem all unsere Pläne eine entscheidende Wendung nahmen und wir dem Untergang entgegentrieben, ohne es zu bemerken. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler von Reichspräsident Feldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Kaum einen Monat später, am 27. Februar, brannte der Reichstag. Hitler erließ am Tag nach dem Anschlag eine Notverordnung, die ihm außerordentliche Befugnisse verlieh. Im Januar 1934 erhielt ich meine Aufnahmebestätigung als Doktorand an der Universität. Ich meine, sie hieß damals Friedrich-Wilhelm-Universität. Wir Freunde waren wieder zusammen in der Reichshauptstadt Berlin. Aber Heinrich war nicht mehr der Alte. Im Frühjahr 1934 wurde klar, wie sehr ich mich in ihm getäuscht hatte. Das traf mich schmerzhafter als die anderen Ereignisse, als der Röhmputsch oder das Ermächtigungsgesetz. Mehr sogar als der verordnete Boykott jüdischer Geschäfte oder das NS-Beamtengesetz, das alle Nicht-Arier aus dem öffentlichen Dienst entfernte. Marianne und ich waren bei Heini und Natalia zu Besuch. Wir hatten 2 Stunden lang versucht, eine anständige Version von Beethovens Erzherzog-Trio einzuüben. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass Heini Geige spielte und Natalia Klavier. Ich spielte Cello. Marianne war unser einziges Publikum. Aber wenn sie klatschte, genügte das, um uns davon zu überzeugen, dass wir so schlecht nicht waren. Es war einer unserer Hausmusikabende. Ich habe beschlossen, in die Reichswehr einzutreten. Was hast du beschlossen? Ich habe beschlossen, in die Reichswehr einzutreten. In die Reichswehr? Ja. Sag mal, hast du Philosophie studiert, um Soldat zu werden? In einem Haufen, der von den Nazis kontrolliert wird? Gustav, bitte. So eine feine Gelegenheit, uns das zu servieren. Ich kann das nicht glauben, Heidi. Gustav, hör auf damit. Du würdest es nicht verstehen, Gustav. Das ist die philosophischste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Du bist doch wahnsinnig. Aber Hitler ist ja auch ein Geistesgestörter. Willst du in den Krieg ziehen? Willst du eine Kugel in den Kopf? Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich so handeln muss. Nach reiflicher Überlegung? Du hast Angst, deine Privilegien zu verlieren. Jetzt hör auf, Gustav. Es ist ein Akt intellektuellen Anstands. Wer hat dir denn diesen Quatsch in den Kopf gesetzt? Natalia. Sag du doch mal was. Ich bin seine Frau. Na wunderbar. Du bist seine Frau und demnächst seine Witwe. Gustav. Soll ich dir was sagen, Heini? Am liebsten würde ich dir jetzt die Fresse polieren. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Vielleicht können die beiden ein andermal, wenn sie sich beruhigt haben, entspannter darüber reden. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Gustav. Gustav, um Himmels Willen. Herr Littler. Paralleluniversen. Nürnberg, 2. November 1946. Von Oberleutnant Francis P. Bacon. An Professor John von Neumann, Princeton, USA. Lieber Professor, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Wir haben so lange nichts voneinander gehört, dass es zu viel gibt, das ich Ihnen erzählen möchte. Das Kriegsspiel, wie Sie es genannt haben, ist bei weitem langweiliger und unerbittlicher, um nicht in falsche Gemeinplätze zu verfallen, als wir gedacht haben. Inzwischen befinde ich mich inmitten eines anderen Spiels. Sehr viel weniger gefährlich, aber gerade deshalb vielleicht umso schwieriger. Es ist natürlich eine Geheimmission und man erwartet von mir, dass ich nicht darüber rede, aber ich habe beschlossen, das Risiko einzugehen. Das Problem heißt Klingsor. Sagt Ihnen dieser Name etwas? Ich kann Ihnen nur sagen, dass es sich um den Decknamen eines deutschen Wissenschaftlers handelt, der, wie einige behaupten, von größter Wichtigkeit gewesen ist. Die Spionageabwehr hat mir den Fall übertragen. New Jersey, 9. November 1946. Ich benötige einen Denkanstoß. Professor John von Neumann an trotz meiner Oberleutnant Francis P. Bacon, Nürnberg, Deutschland. Ich warte ungeduldig auf Ihre Antwort. Mein lieber Bacon, auch ich würde Ihnen gerne allerlei Interessantes über unsere Arbeit der letzten Kriegsmonate in New Mexico erzählen. Aber ich bin sehr erschöpft und es ist mir verboten, wie Sie verstehen werden, diese Arbeit auch nur zu erwähnen. Hier aber die Antwort auf Ihre Frage. 1944 beschloss eine Gruppe deutscher Wehrmachtsoffiziere, Hitler umzubringen. Zum Unglück ging etwas schief. Hitler kam unverletzt davon und der Staatsstreich wurde mit besonderer Grausamkeit von Himmler und der SS erstickt. Experten für derlei Aufgaben. Unter den Festgenommenen befand sich ein Mathematiker, der mit einem an der Verschwörung beteiligten Wehrmachtsoffizier befreundet war. Aber aus irgendeinem Grund wurde er nicht zum Tode verurteilt, sondern von einem Gefängnis ins nächste verlegt, bis ihn schließlich eine unserer Einheiten ein paar Tage vor Kriegsende befreite. Die Geschichte wäre nicht weiter erwähnenswert. Wären da nicht zwei Zufälle, die uns in die Hände zu arbeiten scheinen? Zum einen hat er auf die Frage eines amerikanischen Offiziers nach dem Motiv seiner Verhaftung geantwortet, Klingsor sei an allem schuld gewesen. Der zweite Zufall ist noch erstaunlicher. Ich habe ihn gekannt. Sein Name ist Gustav Links. Das ist unser Mann. Wo Sie ihn augenblicklich finden können? Ganz einfach. Wo alle Wissenschaftler sind, die nicht das Unglück hatten, sich in der sowjetischen Besatzungszone aufzuhalten. Nürnberg, 28. November 1946. Wie ich hörte, ist er dort von Oberleutnant Francis P. Bacon, Nürnberg, an Professor Gustav Links, Göttingen. Sehr geehrter Herr Professor, mein Name ist Francis P. Bacon. Ich bin Physiker, habe an der Universität Princeton studiert und befinde mich zurzeit in Deutschland, wo ich eine Untersuchung für die amerikanischen Truppen durchführe. Ein gemeinsamer Freund, Professor John von Neumann, hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht behilflich sein. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Sie in Göttingen besuchen. Für Ihre Unterstützung wäre ich unendlich dankbar. Nach Aristoteles sind die Ursachen die Ursache des Verursachten. Der alte von Neumann, ein Experte in Sachen Zufall, war nun zum Werkzeug des Zufalls geworden. Waren Sie Mitglied der NSDAP? Nein. Oberleutnant Francis P. Bacon stand in amerikanischer Uniform in meinem ungeheizten Büro. Haben Sie einer der Parteiorganisationen angehört? Nein, ich habe niemals einer dieser Parteiorganisationen angehört. Warum sind Sie dann in Deutschland geblieben? Das ist meine Heimat. Wären Sie nicht auch geblieben? Ich weiß nicht. Nicht unter den Umständen, die hier zu Hitlers Zeiten herrschten. Herr Oberleutnant, 1933 trug Hitler kein Transparent, auf dem stand, ich will Millionen Menschen töten. Aber Sie wussten, was er vorhatte. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Sie nichts gewusst hätten. Ich will hier niemanden verteidigen. Nicht einmal mich. Und trotzdem wurden Sie ins Gefängnis gesteckt. Und verurteilt. Sollen wir jetzt jeden Punkt meiner Akte noch einmal durchgehen? Das ist nicht meine Absicht. Wie kann ich Ihnen sonst helfen, Herr Oberleutnant? Wie ich in meinem Brief erwähnt habe, möchte ich Sie um Hilfe bitten. Womit kann ein Mathematiker Ihnen behilflich sein? Ich bin nicht hier, um Sie als Mathematiker zu befragen. Ach so. Als was dann? Als Kriegsgefangenen? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Das ist alles. Und was hätte ich davon, falls ich Ihnen helfe? Alles in allem biete ich Ihnen die Gelegenheit, etwas für sich und Ihre toten Freunde zu tun. Ich schlage vor, dass wir uns eine Probezeit geben. Lassen Sie uns sehen, ob wir zusammenarbeiten können. Einverstanden. Sagt Ihnen der Name Kling so etwas? Hochrangiger Wissenschaftler. Berater des Reichsforschungsrates. Kling so ist ein Deckname. Es muss jemand aus der unmittelbaren Nähe von Hitler sein. Und weshalb ist das noch wichtig? Wir müssen wissen, wer dieser Klingsor war. Haben Sie von ihm gehört? Doch, natürlich habe ich von ihm gehört. Gut, ich höre zu. Setzen Sie sich. Herr Oberleutnant, wir beginnen gerade eine neue Ära des Friedens und der Verständigung, der Versöhnung, wenn ich es richtig verstanden habe. Klingsor würde Sachen ans Licht bringen, die manchen unangenehm sein könnten. Wichtige Leute sind der Ansicht, zuerst sollten sich die Wunden schließen. Europa soll wieder aufgebaut und in eine Bastion gegen die Sowjets verwandelt werden. Das sind ja jetzt auch Ihre Feinde. Verstehen Sie mich bitte recht. Die Bombe zum Beispiel. Niemand hat ein Interesse daran, dass sie den Russen in die Hände fällt, nicht wahr? Klingsor hatte mit der Bombe zu tun? Klingsor hatte mit allem zu tun, Herr Oberleutnant. Das ist das Gefährliche an der Sache. Sprechen Sie weiter, Professor. Klingsor war eine Mischung aus Ratgeber und Spion, der eine Unmenge von Informationen hatte und sie kontrollierte. Ein Mann, der nur Hitler persönlich Rechenschaft schuldete. Klingsor war so mächtig, dass Zweifel an seiner Existenz bestanden. Im Unterschied zu einigen meiner Kollegen bin ich aber überzeugt, dass hinter Klingsor tatsächlich eine Person steckte. Leider habe ich keinerlei Beweise dafür. Sie wollen sagen, Klingsor hat die gesamte geheime Forschung im Reich kontrolliert? So ist es. Und weshalb gibt es keinerlei Beweis für seine Existenz? Warum spricht niemand darüber? Hinterlässt der Teufel eindeutige Spuren, wenn er die Schritte der Menschen lenkt, Herr Oberleutnant? Oder Gott? Woher wollen Sie wissen, dass er noch lebt? Ich weiß es nicht. Woher wollen Sie wissen, dass er nicht tot oder geflohen ist? Ich weiß es nicht, aber ich vermute. Ich bin bereit, Ihnen meine bescheidenen Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Gut. Aber unter einer Bedingung. Dass Ihr Name nicht in meinen Berichten auftaucht. Einverstanden? Einverstanden. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Wissen Sie, wer Klingsor ist? Wüsste ich es, hätte ich Sie nicht gefragt. Nein, Sie haben mich missverstanden. Wissen Sie, wer der ursprüngliche Klingsor war, der aus der Legende? Nein. Er ist eine Figur aus Chrétien de Troyes Gralsdichtung Perceval und aus Wolfram von Eschenbachs Parsifal. Er taucht wieder auf in einer Oper Wagners. Von der Hitler bestimmt begeistert war. Nein, Parsifal war nicht seine Lieblingsoper. Soviel ich weiß, er hielt sie für zu christlich. Wie Nietzsche übrigens auch. Na gut, Links. Was ist mit diesem Klingsor? Die Geschichte können Sie nachlesen. Bitte. Gut, also, vielleicht so viel. Die Ritter des Heiligen Grals spielen darin eine Rolle und König Amfortas. Dieser König Amfortas hat einen Feind, der eine Art perverser Doppelgänger seiner selbst ist. Das ist Klingsor. Jeder von beiden steht für eine entgegengesetzte Kraft. Jahr um Jahr haben sie sich gemessen, ohne dass einer als Sieger hervorgegangen wäre, bis der Dämon schließlich nach vielerlei Machenschaften einen Weg findet, Amfortas zu besiegen. Wie? Er zwingt ihn zur Sünde. Durch? Eine Frau. Sie kennen die Legende? Ich kenne die Realität. Na wunderbar. Also, das Werkzeug des Bösen ist ein teuflisch holdes Weib. In Klingsors verwunschenem Garten in der Nähe des Zauberschlosses Kolot Embolot übernimmt es eine junge Frau, eine Höllenrose, Amfortas zu verführen. Von ihrer Schönheit geblendet, erklärt er sich bereit, ihr die heilige Longinus-Lanze zu leihen. Das ist die Lanze, mit der dem gekreuzigten Christus der Brustkorb geöffnet wurde. Kaum ist sie im Besitz der Lanze, verrät sie ihn und übergibt die Lanze Klingsor, der sie dazu benutzt, Amfortas damit zu verwunden. Von diesem Tag an, so sagt die Legende, befindet sich der König in einem ewigen Todeskampf. Unaufhörlich fließt Blut aus der ewig offenen Wunde. Natürlich kann seine Verletzung nur geheilt werden. Mit Hilfe eines jungen Mannes mit reinem Herzen. Parsifal. Ja. Wagner ist da weniger großmütig. Er nennt ihn einen reinen Toren, was beinahe so viel wie ein Dorftrottel ist. Jedenfalls wird Parsifal aufs Schloss geholt, aber als der junge Mann Amfortas leiden sieht, empfindet er keinerlei Mitleid. Im Gegenteil, er findet, der König verdiene seine Qual. Sie sagten, Klingsor sei eine Art Dämon. Eine Verkörperung des Bösen. Oder die Verkörperung der Perfektion. Wie Sie wollen. Klingsor gibt, wie der Teufel versprechen, hält sie jedoch nicht. Er schwört Liebe und Wahrheit, aber er ist falsch. Denn er selbst ist nur aus Stein. In seinem Schloss auf dem Gipfel tut er nichts anderes, als sich in einem riesigen Spiegel zu betrachten. Und Parsifal ist sein Gegenspieler? Nein, Klingsors wirklicher Rivale ist der kranke Amfortas. Er ist der wahre Mittelpunkt der Tragödie, der Mann, der lebt, weil er nicht sterben kann. Parsifal ist nur der Held, der benötigt wird, um in der Welt das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zu brechen. Parsifal ist ein Tor. Er verkörpert nicht das Gute, wie der verwundete Amfortas, sondern die Unwissenheit. Parsifal ist so gelassen, weil er nicht weiß, wer er ist. Und es interessiert ihn auch nicht. Sein Vater Gamoret fiel in der Schlacht. Seine Mutter Herzeleide hat ihn weder in das Gute noch in das Böse eingeweiht. Er ist ein neuer Adam, ein Barbar, der nichts von dem urzeitlichen Kampf im Universum weiß. Und deshalb ist er der Einzige, der das Schicksal ändern kann. Max Planck oder Vom Glauben. Göttingen, Dezember 1946. Verglichen mit der Wohnung, die man mir zugeteilt hat, ist das hier ein Palast. Ich setzte mich auf die Holzbank vor seinem Schreibtisch. Die Armeeingenieure hatten anscheinend das Heizungssystem nicht reparieren können. Im Büro herrschte Polarkälte. Mir wurde gesagt, die Heizung wird in 2 Tagen repariert. Doch wie mir das übrige Personal im Haus versichert hat, wird das bereits seit Oktober behauptet. Was soll's? Ich lese in Ihrem Blick, Professor, dass Sie bereits entschieden haben, wie unser Plan aussehen soll. Ich denke, erstens, Klingsor existiert. Und zweitens, Klingsor war unentbehrlich für Hitler. Das sind unsere Grundthesen. Alle weiteren Überlegungen müssen wir auf diese beiden Grundannahmen stützen. Dass eine Annahme falsch ist, beweist man am besten, indem man sie für wahr hält. Ist sie es nicht, tauchen, wie wir wissen, Widersprüche auf. Eine Reductio ad absurdum. Ich schlage vor, Sie geben sich als Offizier der amerikanischen Armee aus, der über Wissenschaft zur Nazi-Zeit schreiben will. So kommen wir an den Kreis der Verdächtigen heran, ohne dass Sie uns Ihre Unterstützung verweigern können. Sie haben schon einen ersten Kandidaten? Ja. Es gibt jemanden, einen Wissenschaftler, der mit der Forschung jener Zeit gut vertraut ist. Der ihre Protagonisten, ihre Entwicklung, ihre Sternstunden und die Tragödien kennt. Denn er selbst ist einer ihrer angesehensten Begründer. Ein Mann, den Freund und Feind bewundern, jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, er kann uns sehr nützlich sein. Vielleicht wird er sogar unser Prüfstein. Er ist inzwischen ein alter, müder Mann, aber ich bin sicher, er wird etwas für uns tun können. Abgesehen von Einstein gibt es nur eine Person, auf die Ihre Beschreibung passt. Max Planck. Sehr gut, Herr Oberleutnant. Wie alt wird er wohl sein? An die 100? Na, also jetzt übertreiben Sie nicht. 88 ist er. Und Sie glauben, er ist bereit, uns zu helfen? Vielleicht. Er hat in den letzten Jahren viel durchgemacht. Einer seiner Söhne fiel im Ersten Weltkrieg. Ein anderer war am Attentat vom 20. Juli beteiligt und ist verurteilt worden. Und bei einem Bombenangriff wurde zudem sein Haus in Berlin-Grunewald zerstört. Das weiß ich. Er wohnt jetzt hier. In Göttingen. Krank. Er ist sehr krank. Sagt selbst, dass ihn eigentlich nichts mehr am Leben hält. An die Arbeit, Professor. Ich werde Anweisung geben, den Kontakt zu ihm herzustellen. Am nächsten Tag lag auf dem Schreibtisch eine braune Mappe. Plancks Akte. Akte 322-F. Planck, Max. Alces 170645. Max Planck, geboren am 18. April 1858 in Kiel. Familie, Juristen und Theologen. Studium München. Verbringt den größten Teil seines beruflichen Lebens in Berlin an der Friedrich-Wilhelm-Universität, an der er von 1889 an einen Lehrstuhl hat. Wird 1913 Rektor der Universität. 1930 zum Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ernannt. Erhält 1918 für seine Arbeiten über den schwarzen Körper den Physik-Nobelpreis. Dank des Planck'schen Wirkungsquantums, das mit dem Zeichen H dargestellt wird, war bewiesen, dass die Energie von Strahlung der Frequenz Nü sich nicht in beliebigen Mengen verteilt, sondern in festen Werten, die ein ganzzahliges Vielfaches von W gleich H mal Nü sind. Diese Energiepakete hatte Planck Quanten genannt. Haben Sie diesen Bericht verfasst? Ich weiß, er ist nicht gerade sehr präzise. Aber wir sollten für das USS Texte verfassen, die sogar Militärs verstehen können. Obschon kein Anhänger der Republik, war Planck bereit, für die angehende Weimarer Demokratie zu arbeiten. Als die Nazis die Macht übernahmen, stand Planck wieder vor dem gleichen Dilemma. 1933 musste er als amtierender Präsident der Preußischen Akademie der Wissenschaften seinen alten Freund Einstein, der sich damals in den Vereinigten Staaten aufhielt, zum Rücktritt auffordern, um größere Reibungen mit den Nazis zu vermeiden. Einstein entsprach der Bitte. Während des Dritten Reichs blieb Planck nichts anderes übrig, als sich mit den Nazis zu arrangieren, um eine begrenzte Unabhängigkeit aufrechterhalten zu können. Einmal traf Planck mit Hitler persönlich zusammen, aber das Gespräch hatte keinerlei praktische Konsequenzen. Planck versuchte, seinen Einfluss geltend zu machen und zu verhindern, dass zahlreiche jüdische Wissenschaftler ihre Stellen verloren, konnte aber kaum etwas ausrichten. Ich habe eine Überraschung für Sie, Oberleutnant. Dank Max von Laues Vermittlung hat Planck sich bereit erklärt, uns kurz zu empfangen. Freitagmittag. Es war etwa 7 Uhr abends. Dichter Dunst lag in den ausgestorbenen Straßen, als Bacon zu dem Haus ging, in dem man ihm eine Wohnung zugewiesen hatte. Das Treppenhaus war im Krieg stark beschädigt worden und noch düsterer als die Druckerei, in der sich sein Büro befand. In den Zimmern, die unbeschädigt waren, drängten sich Dutzende von Familien. Verzeihung. Ach, Johann. Johann, sag ich. Habe ich Ihnen wehgetan? Ich habe Sie nicht gesehen. Das ist nichts weiter, Johann. Erlauben Sie, dass ich Ihnen helfe? Mama. Danke, danke, es geht schon. Ich heiße Irene. Frank. Johann, pst, ich muss jetzt gehen. Johann hat Hunger. Johann hat immer Hunger. Das Treffen mit Max Planck war die Begegnung mit einem Gespenst aus dem 19. Jahrhundert. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Danke, dass Sie uns empfangen. Hoffentlich fallen wir Ihnen nicht lästig. Planck hustete gequält. Er trug einen schwarzen Straßenanzug mit Krawatte, obwohl er die Wohnung gar nicht mehr verließ, und war tadellos rasiert. Ein weißer Schnauzbart wippte wie ein kleiner Vogel auf seiner Oberlippe. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Ich möchte nicht misstrauisch erscheinen, meine Herren, aber ich nehme an, das ist nicht nur ein Höflichkeitsbesuch. Dr. Bacon bereitet eine Arbeit über die deutsche Forschung der letzten Jahre vor und er glaubt, Sie könnten ihm dabei helfen, einige Punkte zu klären. Ich wollte mit Ihnen über eine Angelegenheit sprechen, Professor, von der Sie vielleicht Kenntnis haben. Seit langem schon weiß ich über nichts mehr etwas. Aber worum geht es? Auch wenn meine Arbeit nicht streng wissenschaftlich ist, Professor, versuche ich doch, mich dabei auf wissenschaftliche Gesetze zu stützen. Die Naturwissenschaft hat etwas von der Religion. Ich hoffe, mein Vergleich empört Sie nicht. Beide verfolgen ihr Ziel mit genügend Eifer, um die Gläubigen von ihren Vorteilen zu überzeugen. Halten Sie die Wissenschaft für einen Religionsersatz? Jeder, der sich ernsthaft mit wissenschaftlicher Arbeit beschäftigt hat, weiß, dass am Portal des Tempels der Wissenschaft geschrieben steht: Du musst glauben. Sehr gut, ja. Soll das heißen, dass die Hypothesen ein Akt des Glaubens sind? Genau. Das Denken an sich wird sie nicht voranbringen, denn aus dem Chaos kann keine Ordnung entstehen, wenn nicht der kreative Geist eingreift, der aufgrund eines systematischen Verwerfens und Auswählens Ordnung herstellt. Dann muss ich also auf meine Intuition vertrauen? Beim Versuchen und Berichtigen muss ich meinem Glauben die Oberhand lassen? Ja, immer wieder finden wir uns dem Irrationalen gegenüber. Sonst könnten wir keinen Glauben haben. Und hätten wir keinen Glauben, würde das Leben zu einer unerträglichen Last. Die Geheimnisse sind da, damit wir sie lösen, um unserer Existenz einen Sinn zu geben. Ja, wie mein alter Freund Einstein sagte, niemand könnte Wissenschaftler sein, wenn er nicht wüsste, dass die Welt wahrhaftig existiert. Aber diese Erkenntnis leitet sich von keinerlei Denkprozess ab. Sie ist eine Sinneswahrnehmung und gleicht somit ihrer Natur nach dem Glauben. Es ist ein metaphysischer Glaube. Ich werde versuchen, mich deutlich zu machen. Ich glaube, es gibt etwas in dieser Welt, das erforscht werden. Ein Geheimnis, das gelüftet werden muss. Ist das ausreichend? Wenn den Regeln Genüge getan wird, ja. Nun sagen Sie mir, was ist es, woran Sie glauben? Welches Ziel verfolgen Sie? Klingsor. Ich verstehe Sie nicht. Wissen Sie, wer ein Mann war oder ist, der Klingsor genannt wurde? Er ist das Zentrum meiner Annahmen, Professor. Ich glaube, dass sich hinter diesem Namen ein Geheimnis verbirgt, etwas von Bedeutung, das ich aufklären muss. Und ich hoffe, Sie können mir dabei helfen. Es tut mir leid, aber in den letzten Tagen ging es mir nicht sehr gut. Ich fürchte, wir müssen unser Gespräch bei anderer Gelegenheit fortsetzen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Bitte können Sie antworten. Wissen Sie, wer Klingsor ist? Wenn es nicht unumgänglich ist, würde ich lieber nicht darüber sprechen. Es ist von größter Wichtigkeit. Wenn Professor Links Ihnen gesagt hat, was er weiß, wozu brauchen Sie mich noch? Die wissenschaftliche Methode, Herr Professor. Ich brauche eine Bestätigung. Eine Bestätigung? Von was? Dass Klingsor existiert hat oder noch existiert. Wie kann man dergleichen beweisen, mein lieber Freund? Können Sie mir Ihre Existenz beweisen? Kann ich irgendwie sicher sein, dass Sie sich hier vor mir in diesem Raum befinden und mich mit Ihren Fragen belästigen? Oder ist es mein Alter? Verfolgt mich nun der Alterswahn? Täuschen mich meine Sinne? Professor! Wie kann ich die Existenz von jemandem beweisen? Sie haben vorhin gesagt... Haben Sie mir nicht zugehört? Der Glaube, mein Freund. Der Glaube ist das Einzige, was uns von der Existenz eines anderen Menschen überzeugen kann. Ist das eine Bestätigung? Ich bin kein Orakel. Ich vermittle keine Gewissheiten. Wenn Sie von Ihrer Hypothese überzeugt sind, immer voran, ich werde Sie nicht davon abbringen. Ich werde meine Frage anders formulieren. Glauben Sie, dass er existiert hat? Was ich glaube, hat nicht die geringste Bedeutung. Wichtig ist, was Sie glauben. Was ist Ihre Ansicht? Ich vermute ja. Ja. Dann zweifeln Sie nicht. Suchen Sie ihn. Sagen Sie mir, Professor, haben Sie eine Vorstellung, wer es ist? Könnten Sie uns auf irgendeine Weise behilflich sein? Was auch immer Sie uns erzählen, wird von größtem Wert für uns sein. Wenn er wirklich existiert hat, muss es ein Wissenschaftler ersten Ranges gewesen sein. Jemand, der mit der Quantenmechanik, der Relativitätstheorie, den Elementarteilchen, der Kernspaltung vertraut ist. Was wollen Sie damit sagen, Professor? Er war einer von uns. Er kannte uns in- und auswendig. Er lebte unter uns. Und er hat uns alle hintergangen. Er rang nach Luft, dann folgte ein heftiger Hustenanfall, der aber keine Erleichterung brachte. Wer war er, Professor? Wie war sein Name? Niemand kannte ihn mit Namen. Niemand hat ihn in Ausübung seiner Tätigkeit gesehen. Es kann jeder sein. Jeder von uns. Und Sie können mir nichts weiter sagen? Sie sind Physiker, nicht wahr? Sehen Sie sich die neuen Methoden Ihrer Kollegen an. Klingsor ist so flüchtig wie die Atome. Lernen Sie von Ihren Vorgängern. Das ist der beste Rat, den ich Ihnen geben kann. Und bewahren Sie sich Ihren Glauben, mein Freund. Nur er wird Sie retten können. Oh. Was schauen Sie so? Darf ich fragen, was Sie in der Dunkelheit hier auf der kalten Treppe tun? Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich? Nein, natürlich nicht. Ich war nur kurz im Keller. Und Johann? Schläft. Zigarette? Gerne. Wie alt ist Johann? Er ist 2. Was ist Ihr Beruf? Was haben Sie vor dem Krieg getan, meine ich? Ich habe Physik studiert. Physik? Ich habe noch nie einen Wissenschaftler kennengelernt. Hat man Sie deshalb nach Göttingen geschickt? Wahrscheinlich. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich habe immer in Berlin gelebt. Geboren bin ich in Dresden. Womit haben Sie sich beschäftigt? Vor dem Krieg? Ich habe als Lehrerin in einer Grundschule gearbeitet. Und jetzt arbeite ich in einer Fabrik. Und Johanns Vater? Ist im Krieg gefallen. Oh, es tut mir leid. Ich vermisse ihn nicht. Ich muss gehen, Johann. Hat Hunger. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Planck hat einen Satz gesagt, der mich beschäftigt. Er sagte... Klingsor ist so flüchtig wie die Atome. Und ich denke, das war kein Bonmot. Ich halte das für einen Hinweis. Erklären Sie das. Planck wollte uns den Weg weisen, wie Klingsors Existenz zu beweisen ist. Nämlich so, wie Thomson, Rutherford und Bohr das Atom bewiesen haben. Ich bin nicht sicher, aber das sollten wir versuchen. Ja, wir sollten eine Skizze entwerfen, in deren Zentrum sich Klingsor befindet. Welche Wege müssen wir verfolgen, um ans Ziel zu kommen? Wir brauchen eine Liste der deutschen Mathematiker und Physiker dieser Zeit und woran sie arbeiteten. Dann müssen wir ein Schema aufstellen, das die Querverbindung aufzeigt, ihre Gemeinsamkeiten deutlich macht und ihre Verbindung zur NS macht. Einverstanden, an die Arbeit. Was halten Sie davon, wenn wir mit Stark anfangen? Stark. Ich lasse seine Akte kommen. Johannes Stark oder von der Niedertracht. Göttingen, Januar 1947. Gute Nachricht. Zuerst ich, dann Sie mit Ihrer guten Nachricht. Akte 650-F, Stark Johannes. Elsass 110744. Stark wird als der Prototyp des Nazi-Wissenschaftlers angesehen. Er war einer der Hauptvertreter der deutschen Physik, die der entarteten Wissenschaft von Einstein und anderen jüdischen Physikern die Stirn bieten sollte. Seinen ersten Ruf als ordentlicher Professor erhielt er 1909 an die Universität Aachen. Aus dieser Zeit wird der Beginn einer heftigen Auseinandersetzung mit Arnold Sommerfeld überliefert, einem Professor der Universität München und Verfechter der Quantentheorie. Der Konflikt zwischen den beiden Männern verschärfte sich, als der Physiklehrstuhl der Universität Göttingen, auf den es Stark abgesehen hatte, dem holländischen Physiker Pieter de Beye übertragen wurde, einem Schüler von Sommerfeld. Stark erklärte wütend, das sei eine Verschwörung der Juden und Judengenossen, allen voran ihr erster Statthalter Arnold Sommerfeld. 1919 erhielt Stark den Nobelpreis für die Entdeckung des sogenannten Stark-Effekts, der Aufspaltung von Spektrallinien im elektrischen Feld, und wurde an die Universität Würzburg berufen. Vor Stark hatte bereits ein anderer deutscher Physiker, der Nobelpreisträger Philipp Lehnert, Professor in Heidelberg, gegen die jüdische Wissenschaft gewettert. Stark verwendete das Nobelpreisgeld dafür, mehrere Unternehmen aufzubauen und bemühte sich um die Stelle des Direktors der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, aber wieder verwarfen die Verfechter der Relativitätstheorie seine Kandidatur. Einstein erhielt 1921 darüber hinaus den Nobelpreis, was seine weltweite Berühmtheit noch steigerte. 1922 verbündeten sich Lehnert und Stark, die bereits eine herzliche Freundschaft verband, um für die sogenannte deutsche Physik zu kämpfen und die jüdischen Tendenzen in der deutschen Wissenschaft auszumerzen, zugunsten einer arischen Wissenschaft, die sich mehr um praktische Ergebnisse kümmern sollte als um metaphysische Phantastereien. Von 1923 an begannen sowohl Lehnert wie Stark, Hitlers Nähe zu suchen. Nach dem Putsch im Bürgerbräukeller waren Lehnert und Stark unter den ersten Wissenschaftlern, die ihn öffentlich unterstützten, und hielten während seiner beiden Haftjahre den Kontakt zu ihm aufrecht. Alles mehr Politik als Physik, finden Sie nicht? Ja. Hätte Hitler den Krieg gewonnen, würde die Relativitätstheorie nicht existieren. Darf ich Ihnen zwischendurch mal eine private Frage stellen, Professor? Bitte? Sind Sie einmal verliebt gewesen, Gustav? Ach, Bacon, die Liebe ist eine Lüge. Am Ende weiß das jeder. Sind Sie denn verliebt, Oberleutnant? Ich habe zuerst gefragt. Was wollen Sie wissen? Wie hieß sie? Wer? Die Frau, in die Sie verliebt gewesen sind. Meine Frau hieß Marianne. Aber es gab da doch noch jemanden. Nein, es gab niemanden sonst. Irgendwie scheint Ihnen unwohl dabei zu sein, Gustav. Was geschah mit Marianne? Sie ist tot. Bei Kriegsende gestorben. Oh, das tut mir leid. Es war nicht meine Absicht. Kein Problem, ich bin drüber weg. Doch, doch. Sind Sie dann verliebt? Ich weiß es noch nicht. Wer ist es denn? Irene. Oh, Vorsicht. Eine Deutsche. Aus Dresden. Oh, ist ja noch schlimmer, auch noch aus Sachsen. Darf ich fragen, wie Sie sie kennengelernt haben? Sie ist meine Nachbarin. Ach, da können Sie mal sehen. Und deswegen interessiert Sie meine gute Nachricht nicht. Ja, die gute Nachricht. Was ist es denn? Max von Laue will uns heute sehen. Wir können den Fall Stark mit ihm besprechen. Ja! Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler frohlockten Stark und Lehnert. Ihre Zeit schien endlich gekommen. Max von Laue war ein hochgewachsener, distinguierter Mann, der aus Granit gemacht zu sein schien. Unverkennbar ein Aristokrat unter den deutschen Physikern seiner Generation, war von Laue ein Avis Rara, ein seltener Vogel. Oder besser, ein seltsamer Vogel. Einer der wenigen Wissenschaftler, die sich den Nazis offen entgegenstellten, soweit das überhaupt möglich war, ohne das Leben aufs Spiel zu setzen. 1914, quasi mit Ausbruch des Krieges, hatte er den Nobelpreis erhalten. Er war ein Freund von Planck, stand auch Einstein nahe, hatte aber nicht am Uranprojekt mitgearbeitet. Während der Physikertagung 1933 in Würzburg führte sich Stark selbst wie ein kleiner Führer auf und versuchte, sich zum Diktator der Physiker aufzuschwingen. Im Mai 1933 wurde Stark Direktor der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, ein Posten, den er sich sein ganzes Leben lang gewünscht hatte. Hitler verhalf ihm dazu. Stark verwandelte das Institut in einen NS-Apparat in Miniatur. Nur die fehlenden Mittel verhinderten, dass er sein Ziel erreichte. Bald schon kamen das Erziehungs- und das Verteidigungsministerium zu der Ansicht, dass es Starks Zielen an Klarheit fehlte und verweigerten ihm das geforderte Budget. Von da an schwand sein Einfluss? Dennoch wurde er zum Direktor der Deutschen Forschungsgemeinschaft ernannt, wie man die ehemalige Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaften umgetauft hatte. Kurz darauf begann der Kampf um die Stelle, die Arnold Sommerfeld gerade an der Universität München freimachte. Sommerfeld hasste Stark beinahe ebenso wie ich. 1934 kündigte Sommerfeld an, er wolle in den Ruhestand treten. Der naheliegendste Nachfolger war Heisenberg, einer seiner brillantesten Schüler, der gerade den Nobelpreis erhalten hatte. Doch als die Nachricht Stark erreichte, tat er alles, um dessen Ernennung zu verhindern. Heisenberg war von da an Starks Sündenbock. Aber warum hatte er es gerade auf ihn abgesehen? Trotz seines frischen Ruhms war Heisenberg noch jung und hatte keine wichtige Position in akademischen Kreisen inne. Aber ein ganz gewöhnlicher Professor in Leipzig, die perfekte Zielscheibe. Ich war damals in Leipzig und ich habe es selbst gelesen. Es war ein Artikel im Schwarzen Chor, in dem Stark Heisenberg als weißen Juden bezeichnete. Heisenberg, ein Jude. Man braucht schon ein gerüttelt Maß an Fantasie oder Gemeinheit, um so etwas zu behaupten. Ich hoffe, Sie missverstehen mich nicht. Heisenberg war der Mustertyp des deutschen Physikers. Ich beziehe mich da nicht auf seine Religion oder seine Rasse, sondern auf seine Art, physikalische Probleme anzugehen. Da ich Stark ihn nicht als schlechten Physiker hinstellen und ebenso wenig an Heisenbergs arischer Abstammung zweifeln konnte, fiel ihm nur das Argument ein, die Wissenschaft, die er und viele von uns betrieben, sei eine jüdische. Was für Nachwirkungen hatte dieser Angriff, Professor? 1935 war Lehnerts Buch über die deutsche Physik erschienen. Lehnert behauptete, in Wirklichkeit sei die Wissenschaft wie alles, was Menschen hervorbringen, von der Rasse, dem Blut, bedingt. Deshalb hätten die Juden ihre eigene Physik, die sich vollständig von der deutschen, arischen oder nordischen Physik unterscheide. Einsteins Relativitätstheorie, Schrödingers Wellenmechanik und Heisenbergs Matrizenmechanik waren jüdische Wissenschaft. Und aus diesem Grund hatten sie aus der deutschen Wissenschaft zu verschwinden. Was tat Heisenberg daraufhin? Ich kenne niemanden, der sein Land so liebt wie er. Er wollte Deutschland nicht verlassen, nur weil Stark und seine Kumpane ihn beleidigten. Er beschloss, sich zu wehren, soweit das Regime dies zuließ, und seinen Namen reinzuwaschen. Es war eine langwierige, harte Schlacht. Heisenberg ging zutiefst zermürbt daraus hervor. Aber er gewann sie. Ein Pyrrhussieg, Professor Links. Würden Sie sagen, dass Stark der Physiker war, der der NS-Macht am nächsten stand? Betrachtete Hitler ihn als seinen persönlichen wissenschaftlichen Berater? Ohne jeden Zweifel. Hitler wusste aber, dass Stark umstritten war. Tja, trotz allem, Stark war der mächtigste Physiker in Deutschland. Gleich am Tag nach dem Gespräch traf ich Bacon wieder. Er hatte etwas herausgefunden, das unser Konzept berührte. Wir müssen ein neues Element in Betracht ziehen. Ich weiß nicht, ob Sie darüber informiert waren. Nein. Aber kurz vor Kriegsausbruch musste sich Stark einem Parteiausschlussverfahren stellen. Aha. Irgend so eine kleine Gauleiter-Geschichte. Ja. Am Ende wurde die Angelegenheit vor dem Parteigericht in Berlin entschieden. Mhm. Die Konsequenzen, die der Konflikt für Stark hatte, waren wirklich schwerwiegend. Auf lange Sicht kostete er ihn seine Stellung im Forschungsfonds, nach einem heftigen Streit mit der SS-Abteilung für wissenschaftliche Forschungen, Ahnenerbe. Als hätte er nicht schon genügend Probleme, legte sich Stark nun mit niemand Geringerem als Himmler an. Aha. Das Ergebnis war verheerend. Stark musste von seinem Posten zurücktreten. Und was machen wir jetzt? Das wollte ich Sie fragen, Professor. Wir befinden uns in einer Sackgasse. Wir könnten ein Gespräch mit Stark... Das führt doch zu nichts. Der Ansicht bin ich auch. Also? Wollen Sie meine Meinung? Ja, klar. Wenn Stark nicht Klingsor ist, wie Sie festgestellt haben, dann sollte uns das freuen. Erklären Sie mir das. Wenn Klingsor sich nicht mit der deutschen Physik identifizierte... Muss er von der Gegenseite sein? Und die logische Schlussfolgerung wäre... Dass Klingsor einer von Starks Feinden war. Ich denke, das dürfen wir annehmen. Schrecklich. Aber nicht von der Hand zu weisen. An wen denken Sie, Professor? Na, wer war sein größter Feind damals? Heisenberg? Sie sagen es. Das Klingsor-Paradox. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jorge Volpi. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Teil 2. Die Bewegungsgesetze des Verbrechens oder Der Uranverein. Es sprachen Gustav Links, Ernst Jacobi. Francis P. Bacon, Florian von Manteuffel. Irene, Alexandra Henkel. Heinrich von Lütz, Hans-Jörg Krumpholz. Marianne, Dörte Lisewski. Natalia, Esther Hausmann, John von Neumann, Hermann Lause, Max Planck, Traugott Bure, Max von Laue, Ernst Ahlisch, Sprecher Rainer Hagedorn und Lutz Gönermeier und viele andere. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Ulrike Weck und Ariane Skupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2002. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.